Die südkoreanische Zeitung Kyungshang Shinmun brachte am 3. November einen Leitartikel mit dem Titel »Präsidentin Bakunhe soll ihre hinterlistige Umbildung des Kabinetts zurückziehen, sonst zum Rücktritt bereit sein«. Darin hieß es, Bakunhe habe einen neuen Ministerpräsidenten bestimmt und das Blaue Haus versuche in verschiedener Hinsicht, die anderen Menschen darüber zu verständigen. Aber alle Oppositionsparteien verlangen einstimmig die Zurücknahme der Umbildung des Kabinetts. Sogar die Regierungspartei kritisiere dies als eine einseitige Umbildung. An demselben Tag brachte auch die südkoreanische Zeitung Hangyore einen Leitartikel gegen die Ernennung des neuen Ministerpräsidenten. Und am 1. November veröffentlichte der Sprecher des Landesvereins der USA-Koreaner einen Kommentar mit dem Titel »Bakunhe soll für ihre Schamane-Politik von den Landsleuten hart bestraft werden«.